Hier ist AnyDogHughes, Vicious Impact Power, The Better und VIP, der erste, der einzigartige First NEW World Heavyweight Champion, 273 Tage lang am Stück, 3 Jahre ungeschlagen in Single Matches und hier hört Podslam. Willkommen zu einem neuen Interview hier bei Podslam, dem Wrestling Talk. Natürlich bin ich heute wieder nicht alleine, bei mir sind wie immer Laura und Ralf. Erstmal hallo an euch. Hey. Und bei uns zu Gast ist der erste NEW World Heavyweight Champion der NEW Geschichte. Jemand, der schon mit Leuten wie Adrian Sevier, Will Breaker, Max oder Bad Bones im Ring stand. Er ist NEW's Vicious Impact Power VIP. Hi. Hallo. Und um es nochmal kurz den Zuhörern zu erklären, wir haben es in 4 Bereiche aufgeteilt und wie auch schon beim ersten Interview. Und da würde ich einfach mal an die Laura weitergeben, die dann ein bisschen zu der Person VIP fragen wird. Hey Leute, also zuerst mal VIP. Wie bist du eigentlich zum Wrestling mal allgemein gekommen? Ich war schon als kleines Kind großer Wrestling-Fan. Ich habe damals bei meinem Onkel mein allererstes Match gesehen, das war The Undertaker gegen den British Bulldog. Und ich habe nicht wirklich gewusst, was Wrestling ist. Und ich habe auch nicht wirklich gleich verstanden, was da alles geschieht. Aber die Atmosphäre, die Stimmung, das, was ich gesehen habe, das war so fesselnd. Und ich bin von der Couch immer näher zum Fernseher gerückt und auf dem Boden gesessen und irgendwann aufgestanden, habe mit dem Finger drauf gezeigt und im Raum verkündet, dass es das, was ich auch mal machen werde. Und glücklicherweise hat es dann auch funktioniert. Okay, auf jeden Fall coole Sache. Hast du eigentlich auch Vorbilder? Ja, ganz klar. Ich meine, wenn man dann als Fan aufwächst, dann ist so ziemlich jeder, den man bewundern kann im Fernsehen, dein Vorbild. Insbesondere, klar, die großen Namen stachen daraus. Undertaker, Randy Savage, Hulk Hogan, Ric Flair. Mittlerweile sind es andere Namen, einfach weil die Zeiten ändern sich und man hat ein bisschen mehr Einblick in die Sache und versteht einfach auch ein bisschen mehr, worauf es ankommt, und dich fesseln auch andere Dinge viel mehr. Ich meine, das, was damals in den 80er, 90er passiert ist, wenn man sich es heute ansieht, werden die meisten Leute sagen, oh, das ist eher langweilig. War einfach eine ganz andere Zeit. Mittlerweile sind ja Leute wie AJ Styles, Alex Wright fand ich damals in der WCW, man mag es kaum glauben, richtig gut. Aber man muss dazu sagen, jetzt mittlerweile, aufgrund der Tatsache, dass ich es ja selbst mache, bin ich ein bisschen weggekommen von diesem, okay, das ist jetzt mein Vorbild und so weiter und so fort. Also okay. Mittlerweile gibt es kaum noch Vorbilder. Okay, du hast ja gerade schon erzählt, dass du früher mal so WWE und so geguckt hast. Wie sieht es eigentlich heute aus? Guckst du heute auch noch so WWE, TNA, Ring of Honor oder vielleicht auch irgendwelche japanischen Ligen? Ich versuche immer wieder mal ein bisschen in die Szene reinzuschauen. Die Zeit fehlt einfach wahnsinnig viel und insbesondere bei der WWE bin ich schon lange nicht mehr up to date. Also viele Leute, die da rumspringen, die kenne ich mittlerweile schon gar nicht mehr, was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss. Mir gefallen TNA und WWE noch immer. Ich müsste einfach nur ein bisschen mehr reinkommen. Aktuell muss ich dazu sagen, bin ich aber eher mehr vom TNA-Produkt überzeugt, weil es ein bisschen frischer rüberkommt. Aber im Großen und Ganzen versuche ich schon noch ab und zu mal Wrestling zu schauen. Und was hältst du von den aktuellen Produkten so? Du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass du es im Gegensatz zu früher so ein bisschen langweilig, oder dass man es vielleicht langweilig finden könnte. Ja, das ist natürlich schwer, weil es ist alles, was man sieht, gab es schon mal. Und ich meine, Wrestling ist ja schon unglaublich alt. Also es ist, die WWE allein gibt es auch schon, glaube ich, 50 Jahre, 60 Jahre vielleicht, keine Ahnung. Und das gab es natürlich alles schon mal. Deswegen haben viele Leute, ich unter anderem auch, da Probleme, sich ab und zu mal reinzufinden und sagen, okay, das erinnert mich jetzt daran, so, das habe ich doch woanders schon mal gesehen. Aber im Großen und Ganzen sind das ist immer noch grandios, was da gezeigt wird. Und bei der WWE ganz klar, was alles darum passiert, die Halle, der Aufbau, das Setting, das Feuerwerk, was alles, was sie darum aufbauen können, um diese Magie zu erzeugen, ist grandios. Und bei TNA gefällt mir momentan einfach, das ist wieder schön back to the roots. Wir haben klar strukturierte Geschichten, wir haben Charaktere, die Leute kennen können und auch wirklich wissen, okay, der geht in diese Richtung, ah, der ist ein bisschen unheimlich. Ich weiß noch nicht, was da passiert, aber ich finde es interessant, deswegen schaue ich rein. Aber die Szene lebt und das ist großartig. Und die hat jetzt so einen kleinen Hänger, aber ich bin der Meinung, dass die jetzt immer wieder höher kommen. Und das ist doch eine schöne Sache. Mhm. Und du hattest ja vorhin schon so ein paar Vorbilder angesprochen. Wenn du jetzt irgendeinen Wrestler aus dem amerikanischen Mainstream aussuchen könntest, mit wem würdest du gerne mal im Ring stehen? Von heute? Eigentlich egal. So mal im Allgemeinen einfach. Cesaro. Okay. Und vor wenigen Tagen ist ja auch das Gutcheck-Voting zu Bad Bones zu Ende gegangen, um jetzt mal wieder auf die deutschen Wrestler zurückzukommen. Was hältst du eigentlich von der ganzen Sache? Und würdest du selber, wenn du die Chance kriegen würdest, auch in so einem Voting teilnehmen? Das ist schwer zu beantworten, weil ich ganz ehrlich gesagt nicht weiß wirklich, was jetzt tatsächlich Sache ist bei diesem Gutcheck. Ich weiß nicht, ob da ob TNA wirklich versucht, sich dadurch den Nachwuchs ranzuziehen oder ob das eher so eine Werbemaßnahme ist. Ganz klar ist es eine gute Sache, um schon mal den Fuß in die Tür zu bekommen. Und deswegen allein würde ich es schon machen. Ich freue mich für Bones wahnsinnig, dass er das Voting gewonnen hat. Ich denke, dass es verdient ist. Er bringt über Jahre hinweg überall gute Leistung. Und ich glaube, es ist nicht nur gut für ihn, sondern es ist generell gut für die europäische und die deutsche Szene, weil dadurch kann man natürlich sagen, okay, wir haben auch was zu bieten und es ist eine Möglichkeit, auch den deutschen Nachwuchs mal international wieder ins Geschäft reinzubringen. Aber wir müssen jetzt erstmal sehen, was da tatsächlich bei rumkommt. Okay, und jetzt mal nochmal zurück zu dir. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, dass du gesagt hast, ja, ich will jetzt selbst Wrestler werden? Mit den Gedanken habe ich immer wieder gespielt. Wrestling war immer als Fan, als Kind ganz, ganz großer Teil. Ich meine, ich habe jede Warnung, die heutzutage ja in jeder Sendung ausgesprochen wird, mach das niemals zu Hause nach. Ich meine, so 9 von 10 Fans, die hören da nicht wirklich drauf, was falsch ist. Also ihr solltet wirklich drauf hören, wenn die Leute sagen, mach das nicht nach, weil es schweinegefährlich ist. Aber ich wollte das einfach machen. Ich habe es dann ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, man wird halt älter und man muss sich auf andere Dinge konzentrieren, Schule, Abschluss, Job etc. Und dann habe ich Alex Wright im Fitnessstudio kennengelernt. Ganz zufällig. Und sind ein bisschen in Kontakt geblieben und dann habe ich mitbekommen, oh, der macht eine Wrestling-Schule auf. Und da war es ganz klar, dass ich das mal ausprobieren muss. Okay, damit hast du meine letzte Frage eigentlich schon selbst beantwortet, wie du eigentlich auf die Pro-Wrestling-School kamst. Ja, so ziemlich war das so, ja. Mhm, dann gebe ich mal jetzt ab an den Ralf, der hat nämlich die nächsten Packen Fragen. Ja, jetzt geht's mal Richtung NEW langsam. Da ist natürlich eine interessante Frage über deinen Namen. Wie kamst du eigentlich auf den Namen VIP? Das ist ein kreativer Prozess und der braucht auch wirklich lange. Du machst dir natürlich Gedanken darüber, was hat einen guten Klang, mit was kann man sich ein bisschen identifizieren, was macht überhaupt Sinn. Es ist nicht so, dass du irgendwie hinstellst und sagst, oh, ich bin jetzt, was weiß ich, Jeremy Powers und oh, das ist jetzt mein Stil, ich bin so und so toll. Man muss sich auch irgendwas überlegen, dass die Leute auch tatsächlich annehmen können. Und ich wollte mich immer ein bisschen abseits von anderen präsentieren und noch ein bisschen als was Besseres präsentieren können, den Blick einfach auf mich zu richten. Und so ziemlich alles Gute hat ein VIP im Namen. Ja, wir haben VIP Backstage Karten. Wir haben VIP Lounge, VIP hier, VIP da. Warum nicht den Namen nehmen? Ja, da hast du recht. Willst du nicht den Namen nehmen? Nun, wie würdest du deinen In-Ring-Style selber beschreiben? Mein Stil ist sehr direkt. Und das ist auch das, was mir am meisten zusagt. Wenn man jetzt Leute wie Adrian ansieht, wenn man das sieht, was Alex Wright früher gemacht hat, Ring of Honor heutzutage, auch viel noch von TNA, das ist alles sehr, sehr spektakulär, hier ein Nipper, da ein Salto, hier auf Seil springen, da nochmal rüber, da eine Rolle machen. Es sieht toll aus, ist aber nichts, wobei ich mich wohlfühlen würde. Deswegen, ich habe einen sehr direkten Stil. Ich versuche einfach, das Zeug durchzuziehen, was ich machen möchte. Muss hart sein, soll schnell gehen. Und ich taktiere nicht viel. Alles, was ich mache, hat Sinn. Also ich kicke niemanden, ohne dass ich mir dabei denke, okay, wenn ich das mache, kann ich dann noch das und das und das machen. Ich gebe keinen Punch, ohne dass ich mir denke, okay, dadurch kann ich das, das und das und das machen. Ich schicke keinen ins Seil, ohne zu wissen, ja, daraus kann ich die und die Aktionen machen. Also ich habe einen sehr, sehr direkten Stil und ich taktiere wahnsinnig viel. Für mich ist das ein tatsächlicher Fight. Okay. Und nun zur AnyDub direkt zurück. Du warst ja eigentlich schon von Anfang an dabei, auch bei der allerersten Show, Hochexklusiv 1. Wie war der Moment für dich, als du das allererste Mal durch den Vorhang getreten bist und vor dem Publikum standest? Wahnsinn. Das ist, also vom Gefühl, man tatsächlich die Halle zu betreten und die ersten Leute sehen dich und man bekommt eine Reaktion, das hat sich bis heute nicht geändert. Also ich bin immer noch wahnsinnig aufgeregt, bevor es losgeht. Ich freue mich drauf, dass es endlich losgeht. Ich brenne darauf. Und es war auch damals schon so. Es ist, ich hatte mit wirklich kaum Reaktionen gerechnet, weil es mein erstes Match war und die Halle war voll und keiner kannte uns. Es war ja nicht so, dass wir irgendwelche großen Namen auf der Karte hatten und deswegen Zugkraft hinter uns hatten, deswegen die Leute kamen, sondern wir waren alles Anfänger. Im Schnitt von jedem das erste Match, die Halle ist ausverkauft und trotzdem bekommt man diese wahnsinnige Reaktion. Also ich weiß nicht, ich gehe durch den Vorhang, ich stehe ein bisschen rum, wir hatten eine Leinwand, auf der noch Entrance-Videos abgespielt wurden. Ich habe mich da erstmal eine halbe Minute hingestellt und mir das angeschaut und fand das richtig gut und mir einfach das alles auf mich wirken lassen. Das ist ein wahnsinniges Gefühl. Das ist ein richtiger Rausch. Okay, das wäre natürlich, dass du immer noch den Rausch hast. Im Dezember 2011 gab es ja die Rückkehr der AnyDub mit AnyDub der Auftakt und AnyDub pur. Wie hast du diesen Neustart miterlebt und wie war die Stimmung, als der Hotspot eingeweiht wurde? Die Leute wissen gar nicht, wie knapp das war, dass wir das überhaupt gemacht haben. Also es war eine wahnsinnig lange Zeit, jetzt nicht nur das hat sich ja jeder gefragt, was ist da jetzt los? Sie haben die erste Show gemacht, die war wahnsinnig gut, die Kritiken waren toll, die Halle ausverkauft etc. Und jetzt passiert nichts mehr, was ist da los? Und wir haben lange dran gearbeitet, durch der Aufbau des Hotspots war dann dran beteiligt und es waren wirklich viel Scherereien dabei und es war ein harter Weg, dass wir das überhaupt auf den Weg bringen konnten. Und dann zu sehen, okay, wir haben das jetzt tatsächlich geschafft und wir sind soweit, wir können jetzt das ausleben und das weiterbringen, auf das wir so hart darauf hingearbeitet haben. Das ist Wahnsinn. Und die Stimmung war gut. Und das ist natürlich immer so auch so eine Fansache. Es ist wahnsinnig schwer, und das ist besonders bei einem Neustart oder generell bei einem Start, sich erstmal die Anhängerschaft herzuziehen. Das ist was man macht, überhaupt erstmal angenommen wird und dass sich Leute reinfühlen können. Das hat wahnsinnig gut funktioniert, direkt am ersten Abend. Und für mich persönlich, also ich sehe es als vollen Erfolg. Okay, und etwas später startete auch das Turnier, in dem der erste AnyDub World Heavyweight Champion gekrönt wurde. Wie hast du die Nachricht, dass du derjenige sein wirst, der das Turnier gewinnen wird, aufgenommen? Ich habe es gar nicht erfahren. Okay. Ich habe es gar nicht erfahren. Also ihr dürft nicht denken, dass es so ist, dass man irgendwie ein Schedule kriegt fürs nächste halbe Jahr und da steht drin so und so und so und so und so läuft. Das sind alles Prozesse in der Entwicklung. Genauso war es beim Turnier. Also ich habe mir das verdient gemacht. Es ist nicht so, dass jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, weißt du was, wir geben dir jetzt einfach mal den Ball und lauf los. Sondern ich habe mir das verdient. Ich habe mir das hart erarbeitet. Und stand bis zur wirklich letzten Minute nicht fest, wie das ausgehen wird. Und sei Dank, muss ich sagen. Also Gott sei Dank für mich und vielleicht auch für New European Championship Wrestling habe ich das Ding reißen können. Und das ist weniger der Titelgewinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der erste Run ist immer wahnsinnig schwer, weil du musst erstmal den Titel ein bisschen Wert verleihen. Aber die Tatsache, dass ich der Erste bin, ich meine, das nimmt mir niemand. Das ist Wahnsinn. Ja, und ich glaube, wir alle denken auch, dass du dem Titel ein gutes Ansehen gebracht hast. Nun aber wieder, ja. Du bekamst etwas später auch Big Brother Steve an die Seite gestellt. Was hast du von dieser Entscheidung gehalten und was hältst du von Steve? Von beiden nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Es ist einfach so, das ist echt schwer zu sagen, ich habe nicht sonderlich viel Respekt davor, wie sich manche Leute präsentieren. Und ich bin kein Fan von diesen diesen Big Brother Formaten und diesen Hartz IV TV generell. Und da ziehe ich das sehe ich Big Brother eindeutig mit drin. Und wenn man sich überlegt, dass die für Bekanntheit dadurch errungen hat, dass er in Bademantel 113 Tage lang rülzend und furzend sich zum Deppen gemacht hat, dann ist das schon ein bisschen traurig für die Medienwelt Deutschland. Ich habe die Möglichkeit gesehen, dadurch einfach selbst möglicherweise in gewissen Bekanntheitsgrad zu kommen. Es hat so nicht wunderbar funktioniert, weil einfach die Leistung nicht gestimmt hat vom jungen Steve und glücklicherweise war das dann auch irgendwann vorbei einfach. Also ich, und das ist jetzt ehrlich, das ist jetzt straight shoot, ich halte persönlich nichts von dem. Ich habe das schon gesagt, bevor es mit New European Championship Wrestling wieder losging, ich sage es jetzt, ich halte nicht sonderlich viel von dem. Das sage ich mal ins Gesicht, habe ich kein Problem mit. Okay, damit wäre dann mein Teil erstmal fertig und ich gebe dann weiter an den Chris. Ja. Dankeschön und es gibt viele Fans, die ein Match zwischen dir und Alex White fordern. Würdest du dieses Match gerne bestreiten wollen oder siehst du dem Ganzen negativ entgegen? Aktuell sehe ich dem Ganzen ein bisschen negativ entgegen. Ganz einfach war meine Zukunft mit der NEW ist ein bisschen ungewiss aktuell. Ich weiß jetzt momentan nicht, wie es weitergehen soll. Da ich habe noch ein paar Wochen. Da wird man erstmal sehen, wie es wieder weitergehen soll. Da sind viele Dinge in letzter Zeit passiert, die mir nicht gefallen haben, die den Jungs nicht gefallen haben. Und da muss man sich erstmal wieder einig werden. Und mit diesem Alex White-Match, ich habe keine Ahnung, wie die Leute drauf kommen, dass das so toll wäre. Es wäre mit Sicherheit, von der Stimmung her wäre es ganz groß. Aber wir müssten erstmal eine Situation schaffen, in der wir beide was davon haben. Und die sehe ich aktuell einfach nicht. Es würde aus meiner Sicht aktuell überhaupt keinen Sinn machen. Schon allein war Alex ist nicht in der Verfassung dafür. Ganz klar. Was will er da? Und ich denke auch, das ist meine persönliche Meinung, dass dieses Teasen, was er jetzt gerade auch auf Facebook macht und dieses ständige, ich muss nochmal in meine Lederjacke in den Ring reinrennen und am Mikro irgendwelchen Blödsinn über VIP erzählen etc., dass es einfach nur so ein vergeblicher Versuch ist, von ihm sich selbst nochmal zu hypen. Das finde ich persönlich traurig, weil ich dachte eigentlich, dass er eingesehen hat, dass seine Zeit vorbei ist. Und das dachte ich auch, dass das ja der Grund von European Championship Wrestling ist, dass er neue Leute hochbringt. Weiß nicht. Also ich persönlich, aktuell bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe der Sache aus dem Business-Blickwinkel negativ gegenüber. In der persönlichen Sache wäre es vielleicht ganz nett, weil wir haben tatsächlich so das ein bisschen Tension zwischen uns und da wäre es vielleicht interessant, ob wir uns da tatsächlich rüber einschlagen würden oder nicht. Vielleicht wäre es auch mal ganz gut. Aber wie gesagt, solange die Situation nicht da ist, dass wir beide was davon haben, wird es eh nicht passieren. Okay. Ja, NEW Hochexklusiv 2 wurde von einigen NEW-Fans als bisher bestes NEW-Event aller Zeiten eingestuft. Würdest du diesen Leuten denn zustimmen? Nein. Würde ich nicht. Nenn mir drei Sachen, woran du dich erinnerst. Nenn mir drei Sachen. Und jetzt sagen wir bitte nicht, dass das Match zwischen Adrian Sevier und Max. Und da sind die von den Dropkick gegen die Leiter und da sind sie da durchgesprungen und hier durch die Mund. Das meine ich nicht, das ist ein Match. Aber sagen wir mal drei wirklich Kracher, die bei der Veranstaltung waren. Da müsste ich jetzt ernsthaft eine Weile überlegen. Ja. Es ist einfach so, es ist, wie man Sachen präsentiert. Und ich meine, wenn ein Benjamin Jung, der ja mittlerweile, ich meine, Fans wissen, im Office-Bereich tätig ist und wenn der den Fehler macht und hypt irgendwelche Sachen, weil seiner Meinung nach ist der Event so toll gewesen wegen dem und dem Match. Und das ist das krasseste Match der Welt. Also ja, toll. Und man hat genügend Leute, die dann zustimmen würden, aber es ist nicht so. Es war nicht der beste Event, den die NEW hatte und es war nicht die krassesten Matches, die die NEW hatte. Das ist einfach so. Meiner Meinung nach war zum Beispiel Provocation auch von 2012, das war weitaus besser. Meiner Meinung nach. Okay, und du hattest ja auch einige Zeit mit dem Head Referee Andreas Wilsdorf zu tun. Wie war es denn für dich, mit einem Non-Wrestler wie Andreas Wilsdorf zu arbeiten? Schwer. Schwer. Wilsdorf ist ein bisschen so eine kleine Attention-Whore. Also ich glaube, der braucht das. Der möchte sich gerne im Mittelpunkt stellen und der verkauft sich gerne mal ein bisschen besser, als er ist. Und meiner Meinung nach ein bisschen unverständlich, warum er auf solche Leute setzt. Das mal ein bisschen Insiderwissen zu verbreiten. Der Typ hat die GSW in Grund und Bogen gebuckt. Wegen dem Typ ist eine Plattform weniger, für die man arbeiten kann. Und der ist da drin und mit dem muss ich mich abfinden. Zum Kotzen, meiner Meinung nach. Ganz ehrlich. Okay. Und Du erkennst jetzt möglicherweise, dass Wrestling nicht so ist, dass wir alle so familiär und befreundet sind. Ja, ich glaube, das erkennst du gerade durch mein Interview. Das wird ja immer, dass es in Europa alles so familiär und freundschaftlich zugeht. Bullshit. Blödsinn. Absolut Blödsinn. Blödsinn, wer das erzählt, ist Delikt. In Deutschland ist diese ganze Politik-Scheiße genauso aktiv wie in den USA, vielleicht sogar noch schlimmer. Weil sie sich hier einbilden, sie sind jemand. Und das, weil sie vor 50 Leuten einen auf dicken Macker machen. Das ist leider so. Okay, ja, bei The Day After im Februar hast du ja dann den NEW World Heavyweight Titel an den Adrian Sevilla verloren. Wie ist es denn für einen Wrestler, wenn er seinen Titel, den er jetzt eine Weile hatte, verliert? Schlimmes Gefühl. Tatsächlich ein schlimmes Gefühl, weil meiner Meinung nach war es einfach so, dass ich hätte noch viel mehr geben können. Und wenn man mir die Möglichkeit gegeben hätte, vielleicht die ganze Sache auch besser zu präsentieren, wäre der Run auch jetzt noch nicht vorbei. Ich sehe da einfach, dass so eine persönliche Sache unter anderem mittlerweile dabei ist, weil wenn man sieht, wenn ich stellenweise angefüttert bekommen habe und wenn man sieht, wenn Leute der Agent bekommen hat und wie Agent gepusht wurde ohne Ende und ihr könnt ja der erste Double Champion sein, ja, das hätte ich auch werden können. Agent Sevilla, großartig, was sagst du zu der Situation? Warum fragt mich keiner? Ich habe die ganze Situation um den Titel als sehr ungünstig empfunden, nicht nur für mich, sondern für das komplette Gewerbe und besonders für den European Championship Wrestling. Und wenn man dabei war und wenn man gesehen hat, was da alles passiert ist in diesem Match, wie viele schlechte und schlimme Sachen passiert ist, bei denen ich heute noch nage. Ich möchte mal einen kurzen Ausschau geben. Ich habe mir eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen, habe mir die Schulter an zwei Stellen gebrochen, Band ist gerissen, Gelenk ist rausgesprungen und am Ende des Tages sieht man nur, wie toll ein Adrian Sevilla ist. Und der hat es alles verursacht. Also ich fand die Situation mehr als fragwürdig. Okay, aus Fernsicht sieht es ja immer so alles Friede, Freude, Eierkuchen aus, aber ist es ja eindeutig anscheinend nicht. Nein, es ist Business. Es ist Business. Wir machen das nicht, weil es so lustig ist und weil wir so dicke miteinander alle befreundet sind, dass wir uns unbedingt einen Schädel einschlagen. Das ist Geschäft. Du wurdest ja in den darauffolgenden Wochen extremst vom Main Event in die Midcard hinuntergedrückt. Lower Card. Oder Lower Card. Wenn ich eine Veranstaltung im Opener begleite, dann ist das eindeutig Lower Card, meiner Meinung nach. Wie fühlt man sich denn als Wrestler, wenn man von dem Topstar der Company oder beziehungsweise dem Top-Heel plötzlich zu einer von vielen gemacht wird? Genauso fühlt man sich dann. Weil du bist an der Spitze von der Sache und du baust etwas auf und es ist dein Schweiß, es ist dein Blut, das alles zusammenhält und auf einmal bist du. Und das ist jetzt nicht wirklich böse gemeint, aber mir fallen jetzt einfach keine anderen Worte ein und plötzlich bist du mit dem Pöbel zusammen. Und bist einer von vielen und du verstehst nicht ganz warum. Und normalerweise, ich denke, ich hätte es anders verdient. Ich hätte es tatsächlich anders verdient. Und man sollte mal Leute fragen, wie Flammersberger, wie Jung, wie Wright. Was soll das? Ich verstehe die Sache nicht. Es gibt ja auch viele Stimmen, auch aus meinem Umfeld, die wirklich sagen, dass es eine Unverschämtheit ist, dass du so runtergedrückt wurdest, dass du mindestens noch ein großes Rückmatch verdient hättest, was er dann, weil Retribution auf einmal Red Bones bekommen hat, einfach aus dem Nix. Das verdammt gute Freunde in deinem Umfeld. Sehr, sehr gute Meinung haben. Ja, es ist komisch. Es ist komisch, obwohl es mir schon ziemlich gefallen hat, was John mit Adrian abgezogen hat. Das war schön anzusehen, sagen wir mal so. Besonders war, glaube ich, auch das die Veranstaltung, an dem Adrian den Gürtel bekommen hat. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist was richtig. Was ja ein grandioses Gefühl ist. Ne? Wenn du mir mal überlegst, du hast 273 Tage lang bist du Champion in der Liga. Man ist nicht in der Lage, dir einen ordentlichen Titel in die Hand zu drücken und du musst mit diesem beschissenen Wanderpokal durch die Gegend rennen. Und das hat einen Grund gehabt, warum ich das Ding nie angefasst habe. Das war wirklich der Grund, warum Steve die ganze Zeit tragen musste, weil ich wollte dieses Drecksteil nicht anfassen. Ich habe mich geschämt gefühlt. Und dann auf einmal kommt Adrian und das ist wieder so eine Sache, wie gesagt, Adrian Superman. Den können wir ja auch sowas machen, ja. Ganz anders mal präsentieren. Das ist traurig. Also hast du dich praktisch so gefühlt wie Adrian in der Story nach The Day After als Champion ohne wirklichen Titel? Ich war ein Champion ohne richtigen Titel. Genau das ist das Problem. Ich war der Champion ohne richtigen Titel. Ich war der Champion ohne Rückhalt. So sieht's aus. Und das, was mit Adrian passiert, ich meine, was will denn, wegen was möchte er sich denn beschweren? Was? Dass man ihm einzigen zwei Titel der Liga gegeben hat und dass er alles in den Arsch geblasen bekommt? Über was möchte er sich denn beschweren? Da gibt's nichts. Also, bitte. Es wurde ja auch von den Fans auch während des Provocation The Day After Wochenendes, zum Beispiel auch nachdem du da den Pokal getreten hattest, wurde auch gerufen, endlich einen Gürtel. Also die Zuschauer wollten ja auch den Gürtel, nur ja. Jeder wollte diesen Gürtel. Jeder. Das ist, wie gesagt, ich sehe da was passiert. Das ist jetzt. Ich möchte kein Mimimi machen, aber jetzt mal versucht das alles mal zu kombinieren, mal hinterher reinzuschauen. Das ist 273 Tage lang nicht in der Lage, dass so ein Ding aufgetrieben wird. Und zack, Titel wechselt und wir haben einen. Kommt dir das jetzt nicht komisch vor? Hört sich so ein bisschen an wie dem einen geben wir gar nichts und der andere bekommt alles. Sehr gut. Sehr gut. Ja, bei Extreme 2 im Mai gab es ja eine riesige Verwirrung um das Triple Threat Match, was du mit Michael Schenkenberg und Crew Agility hattest. Hast du, beziehungsweise wie habt ihr drei denn dieses ganze Chaos mitbekommen? Wir haben es erfahren, als es auch die Leute in der Halle erfahren haben. Oh. Genau so haben wir es erfahren. Und genau das war der Grund, warum ich manche Dinge gemacht habe. Ganz einfach. Dann verstehe ich aber auch nicht, wenn das Office dann sauer ist, dass du so eine Nummer abgibst, wenn du den Wrestlern erst sagst, wenn sie im Ring sind, dass das Match geändert wurde. Das ist ein Piss-on-Wettbewerb. Nichts anderes. Und ich bin nicht derjenige, mit dem man sowas spielen sollte. Und das findet ein Benjamin Jung würde es noch herausfinden. Ich meine, der ist jetzt wahrscheinlich voller Tatendrang, zwängt sich mit seinem dicken Bauch in seinen schlechten Anzug rein und stellt sich in den Ring, Hallöchen, und ich verkünde jetzt einfach mal irgendwelche Dinge, weil ich so toll bin. Nee, Jung, bist du nicht. Der wird seinen Platz einfach lernen. Ob er es jetzt noch durch mich lernen wird, als aktives Mitglied des Rosters, oder durch jemand anderen, ist egal. Aber der wird es noch lernen. Ich meine, ich glaube, ein Flammersberger hat es nach dem Match irgendwie eingesehen. Und auch ein Wright erkennt es möglicherweise, dass man manche Dinge nicht machen sollte. Aber Benjamin Jung braucht da noch ein bisschen für. Ganz einfach. Okay, und später am Abend hat ja eben Benjamin Jung dich in Anführungszeichen gefeuert. Den Fans in der Halle kam dieser Abgang sehr real vor. War es denn ein realer Abgang? Ja. Ja. Das ist einfach so, den ganzen Abend über schon und auch schon bevor die Veranstaltung angefangen hat, war die Stimmung ganz komisch. Und das von allen Seiten, also einmal war ich in der Stimmung, Wrestling, das brauche ich jetzt hier nicht machen. Dann waren die anderen in der Stimmung, also Jung zum Beispiel, wir machen das so, wie ich das sage, und machen es gar nicht. Ja? So. Was soll das? Und es hieß dann auch bei diesem Lumberjack-Match, VIP, du gehst mit raus. Ja, was soll ich da machen? Ist egal, du gehst einfach mit raus. Okay, wenn es dir egal ist, dann kann ich mich auch irgendwo hinsetzen. Mach doch, ich will sehen, was passiert. Okay. Das war fast neben mir. Ja, und das ist, ja, ich meine, und und das ist halt dann passiert. Ich meine, was will er mich denn beeindrucken? Oh, du gehst zur Halle raus. Wir haben dich schon bezahlt und du kannst jetzt einfach gehen. Puh. Das ist eine ziemliche Strafe, junger Mann. Eieiei. Das ist genauso, wenn du deinem Kind das Eis gibst und danach sagst, ich schicke dich jetzt ohne Eis ins Bett. Ja, das habe ich nicht ganz funktioniert. Was soll das? Es ist einfach... Dann gehe ich. Ich finde auch woanders Arbeit. So ist es einfach. Also kann man daraus schließen, dass du auch einen Job in anderen deutschen Ligen in Erwägung ziehst für die Zukunft? Ja, definitiv. Definitiv schon allein, um VIP wachsen lassen zu können, muss man unterwegs sein. Und ich möchte mich ja auch weiterentwickeln. Ich möchte andere Eindrücke mitgewinnen. Und das wird zwangsläufig funktioniert sowas natürlich nur, wenn man auch, wenn man ein bisschen flügel wird und woanders hingeht. Und wenn European Championship Wrestling sagt, hey, wir setzen jetzt möglicherweise auf andere Leute, ich meine, hey, Tommy Blue Eyes als Nummer 1 Herausforderer, ich meine, das wird sicherlich ein paar Stühle in der Halle verkaufen, ne? Seine Mutter und sein Vater kommen bestimmt. Aber ey, wenn das die Richtung ist, die Leute haben wollen und nicht mal mit mir planen wollen, okay. Also siehst du eine Rückkehr zu NEW in der Zukunft als eher unwahrscheinlich? Eher unwahrscheinlich. Ich bin, ihr konntet es nicht erleben, aber es ist ja, dieser Clash-Sheet ist ja verschoben worden. Ja. Ich glaube, Clash-Sheet war es, oder? Ja. Die Begründung war es nicht toll wegen dem schlechten Wetter. Es regnet ziemlich oft in Hallen rein in Deutschland. Das ist immer ganz, ganz schlimm. Ich war für diese Veranstaltung nicht gebucht. Ganz einfach, ich war nicht gebucht. Also könnt ihr euch selbst ausmalen, ob ich da vielleicht nochmal auftauche oder nicht. Aber aktuell, ich habe keinen Kontakt zu den Leuten und wie gesagt, ich habe noch ein paar Wochen Restlaufzeit auf den Vertrag. Und vielleicht setzen wir sich dann nochmal zusammen oder nicht. Wir werden sehen. Also sind es da einige Wochen, in denen es also um die Zukunft von NEW Switches in the Power geht. Ja, definitiv. Okay, was sind denn unter anderem auch im Wrestling deine Ziele für die nähere Zukunft? Ich möchte mich stärker etablieren können. Und ich möchte unterwegs sein und ich möchte den Namen richtig aufbauen können. Es ist wahnsinnig toll, dass jetzt bereits Leute was mit meinem Gesicht anfangen können, was mit meinem Namen anfangen können. Die Resonanz ist super, die ich auf die YouTube Matches bekomme und die auch so öfter auf der Straße mal bekomme, das ist grandios, wo ich keiner bin, der für dieses Miteinander mit den Fans lebt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich berüchte das jetzt nicht. Das ist jetzt, denke ich, ich tue meine Schuldigkeit, wenn ich im Ring stehe und die Leute sehen können und es ihnen gefällt. Also ich muss nicht dieses danach haben. Aber wie gesagt, ich möchte das nochmal ein bisschen mehr zum Wachsen bringen. Und ich möchte es einfach schaffen, diese nächste Stufe zu erreichen, dass die Leute wirklich auch noch in einem größeren Bereich wissen. Oh, VIP, ah ja, warte mal, das habe ich da schon mal von dem gesehen. Oh ja, der ist gut. Oh, den kann man das und das machen. Grandios. Und das ist das nähere Ziel. Ich weiß nicht, wie lange ich noch haben werde. Vielleicht ist es so, dass man in 10 Jahren will mich vielleicht schon gar nicht mehr sehen oder vielleicht noch früher. Deswegen muss man jetzt reinhauen. Okay, und das sollte ich auch noch ganz schnell an dich weiterleiten. Es gibt ja auch Leute, die sagen, NEW finde ich doof, aber VIP finde ich richtig geil. Sehr gute Meinung. Ja, was soll ich sagen? Das ist, jeder hat seine Meinung der Sache. Ich muss natürlich dann die Argumentation. Ich meine, ich finde großartig, wenn man mich mag, dann muss man das auch nicht argumentieren. Aber warum man jetzt zum Beispiel NEW nicht mag, wenn dann das Argument ist, die veranstalten nur in Bayern, okay, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich halte mich auch aus solchen Sachen raus. Wenn die Leute sagen, ich mag das nicht, dann sollen sie sich nicht anschauen. Aber dann sollen sie sich auch kein Urteil drüber erlauben. Das ist meine Meinung. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Fan, der sich in einem Forum auskotzt über eine Sache, die er noch nie gesehen hat. Und 90% davon ist das Gesocks genauso. Und das können die mir natürlich bashen im Internet, das ist zu spät, das ist endlich ein Forum, aber es ist 90% ist so, dass die Weichsocken keine Ahnung haben von dem, was sie da reden, aber sie denken, sie hätten eine Ahnung. Und irgendwelche andere Idioten lesen es dann und fassen es genauso auf. Welcome to the business. Okay, und dann haben wir jetzt noch ein paar Namen vorbereitet und ja, wir drei werden ja, werden dann diese Namen sagen. Es wäre cool, wenn du dann einfach mal ein paar Worte dazu sagst, was du von den diejenigen hältst. Okay. Ja, dann los, Laura. Ralf, du anfangen. Ja, ich fange an. Also, als ersten Namen haben wir wen Besonderes, Adrian Sevier. Mr. Potato Head. Dann Hardstyle Acker Sebastian Hacke. Vergangenheit. Juvenile X. Zu klein. Dann mache ich mir weiter. Max. Braucht noch eine eigene Richtung. Chris Flammersberger und Benjamin Jung. Weniger Charakter als ein Stein. Antonio Cesaro. Grandios. Dann Bad Bones John Klinger. Harter Worker. Andreas Witzdorf. Witzfigur. Und Vince McMahon. Gott in dem Business. Ja, okay, dann bedanken wir drei uns erstmal bei dir für dieses Interview. Wir hoffen, es hat dir auch viel Spaß gemacht. Oh. Muss ich drauf antworten? Ja, natürlich. Ja, Samstag um 13 Uhr. Was hast du gemacht? Ja, haben ein Interview gemacht. Oh, geil. War toll. Okay, dann Ralf, Laura, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nein. Nein, ich auch nicht. Okay, dann bedanken wir uns erstmal fürs Zuhören von den Zuhörern und dann überlassen wir dir einfach mal die letzten Worte. Kauft meine nicht vorhandenen T-Shirts. Dankeschön.